Live. DJ Session. Mit Martin Horger. Hey, hey, Sektor, hier ist 1 Live und ihr hört die 1 Live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von Tiesto. Und hier geht es weiter mit Martin Horger aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Viel Spaß jetzt mit Martin Horger in the Mix. I don't care, we don't play fair, I'm a savage. Don't stop. Bring that bass back. Don't stop. Live und hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem Set von unserem Resident DJ Martin Horger. Hier kommt jetzt eine Single mit Dylan Francis, Back to You. running for your life. You're all bark, you're no bite. Drowning on the night, but it's not your time to shine. I see it in your eyes. You're all bark, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're no bite, you're all bark, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're no bite, you're no bite. You're all bark, you're no bite. Wir sind in der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit Martin Horger aus unserem Resident-Team. Der nächste Track ist seine aktuelle Single Tom's Diner. Ah, ah, ah, ah, trap, round, round the trap, back for my honey, bring her back to me. Trap, round, round the trap, crown of our family, crown of our country. Die 1 Live DJ Session mit unserem Resident DJ Martin Horger. Hier geht es jetzt weiter mit seiner Nummer No Matter. Er selber bezeichnet den Track als weiteren Release in seiner High Energy House Music Ära. Into your eyes, I see the future. Look into your eyes, I see the future. Mind dimension, mind dimension. sind in der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit Martin Horger aus unserem Resident-Team. Das gerade war ein Mashup der Tracks Caramel von Mesto und Satisfaction von Betty Benassi. Viel Spaß weiterhin mit Martin Horger. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. war die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, unserem Gast DJ Tiesto und gerade noch der Resident Mix von Martin Horger. Ja, wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das wie immer ganz einfach in unserer 1 Live App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Places. DJ Session mit Martin Horger. I show up slow, but I steal the show.